Freundin Kriti Meenakshi Me Mudam präsentiert uns nun Madurai Mani Iyer. Dieser Sänger der südindischen Klassik war bekannt für seinen einzigartigen Stil. Mani Iyer lebte von 1912 bis 1968. Seine Musik ist bis heute in Indien hoch geschätzt. Die folgende Konzertaufnahme stammt aus dem Jahre 1962. Es ist ein Live-Mitschnitt aus dem Palani-Tempel, einer der bekanntesten Hügeltempel Indiens. Thank you. మణి వలయ మధురా పురే నిలయ మణి వలయ మధురా పురే నిలయ Sendung Nada, das Konzept des Klangs Teil 1, haben wir zur Bedeutung der Klangästhetik und zum Harmoniebegriff der indischen Klassik von der Vollkommenheit des Menschen gesprochen. Wie im Universum ist Gott in uns. Auch in Nada, dem Klang, finden sich die drei Zustände, Srishti, Chitti und Laya. Es sind die Schöpfung, das Leben und die Auflösung. Das Göttliche im Menschen ist vor der Geburt und nach dem Tode unverändert existent. Eines der ältesten Instrumente Indiens für die Klassik ähnelt in ihrem Bau dem menschlichen Körper. Es gibt eine Vielzahl von Analogien zwischen der Manushi-Vina, der handgearbeiteten Vina als Instrument, und der Daivi-Vina, dem Menschen als Gott geschaffene Vina. Mit der Vina, der indischen Laute, wurde ein tiefklingender, sonorer Klang geschaffen. Er eignet sich idealerweise für Nada-Yoga und um Moksha zu erreichen. Wie wir bereits kennengelernt haben, ist Moksha die Erlösung, das Einswerden mit Shiva. Schon der Musiktheoretiker Shankardeva aus dem 13. Jahrhundert und Verfasser des Sangita Ratnakara, dem Ozean der Musik und des Tanzes, beschrieb es wie folgt. Jedes Teil der Vina ist eine Behausung für eine bestimmte Gottheit. Der Humanist Kandukuri Sivananda Murti, der aus einer Brahmanenfamilie stammt, meint gar, spielt man die Vina 120 Stunden ununterbrochen, wird sie Bestandteil des menschlichen Körpers. Mit der Vichitravina der nordindischen Klassik eröffneten wir unsere Sendung. Unser Thema Nada, das Konzept des Klangs, beschließen wir mit einem Wiener Meister der südindischen Klassik, Dr. Chittibabu oder einfach Vina Chittibabu. Er lebte von 1936 bis 1996. Chittibabu spielte uns den südindischen Ragam Nada Loludai von dem Komponisten Tirgaraja. Dieser Komponist beschreibt sein Werk mit einer Hymne an den Klang wie folgt. O mind, by becoming a lover of Nada, attain the eternal bliss, by total involvement in that music through countless ragas, which result by the manipulation of the seven notes of music, and which fulfills all the righteous desires. Know that it is by this experience of Nada that the Trinity, Indra, Ganesha and Subramanya, and other personages had done Upasana. Tirgaraja is aware of this. Die CD A Tribute to Chittibabu, Vina Volume 1, wurde bei dem indischen Label Saregama im Jahre 1999 veröffentlicht. Thank you.